ARD. Am Ballhausplatz, Außenministerium. Graf Leopold Franz Rudolf Ernest Vinzenz Innozenz Maria und Baron Eduard Alois Josef Ottokar Ignatius Eusebius Maria. Das Ultimatum war prima! Endlich! Endlich! Ja, foudroyant. Na, aber auf ein Horror hätten sie es angenommen. Na, und wann glaubst du, wird Frieden sein? Oh, in zwei, allerspätestens drei Wochen, schätze ich. Dass ich nicht lach. Na, was denn? Mit Serbien werden wir doch spielend fertig. Aber spielend, mein Lieber. Wirst sehen, wie gut sich unsere Leute schlagen. Schon allein die Schneid von unserer Sechser-Dragoner. Ein paar von der Gesellschaft sollen schon direkt an der Front sein, du. Na, und unsere Artillerie, so prima. Rasend präzis arbeitend. Na, und Russland? Der Russ wird froh sein, wenn er Ruhe hat. Verlass dich auf den Konrad, der weiß schon, warum er sie in Lemberg hineinlässt. Wenn wir erst in Belgrad sind, wendet sich das Blatt. Der Potjorek ist prima. Ich sag dir, die Serben gehen rasend ein. Alles andere macht sich automatisch. Na, also, wann glaubst du im Ernst, dass... Drei, vier Wochen ist Frieden. Ja, ja, du warst ja immer schon ein rasender Optimist. Na, so bitte wann? Also, vor zwei, drei Monaten nicht zu machen. Wir sehen, wann's gut geht in zwei. Da muss aber schon sehr gut gehen, mein Lieber. Na, da möchte ich doch bitten. Du, das wäre aber schon grauslich, Fahrt. Na, das wäre aber charmant, du. Ja. Na, ginge ja schon wegen der Ernährung nicht. Neulich hat mir die Sacher gesagt, also du glaubst doch nicht, dass sich das mit den Ernährungsvorschriften halten wird? Sogar beim Dämel fangst schon an mit dem Durchhalten. Na, das sind ja charmante Zustände. Man schränkt sich ohne dem ein, wo man kann, aber auf die Dauer lächerlich gibt's nicht. Oder meinst? Ach, du kennst ja meine Ansicht. Ich halt nicht viel vom Hinterland. Wir sind schließlich keine Beefkes, wenn wir auch gezwungen sind, mit ihnen zu... Naja, erst gestern sprich ich mit dem Puzzo Wurmbrand. Weißt der, was die Maritschel Palfi hat? Er ist doch die rechte Hand vom Krobatin, also ein Patriot, sag ich dir, prima. Sagt er, also, wenn man einen Verteidigungskrieg anfängt, verstehst, der hat sich das nämlich speziell entätiert, das mit dem Verteidigungskrieg. Na bitte, ist es vielleicht kein Verteidigungskrieg? Ja. Also du bist ein Hauptdefettist, hör auf! Nein. In welcher Zwangslage wir waren, hast du schon vergessen, dass wir Sortissant gezwungen waren zum Losschlagen wegen dem Prestige und so? Na, also ja. Du, das kommt mir vor, also erlaub du mir, hast die Einkreisung vergessen? Aber erst gestern sprich ich mit dem Fipsi Schafgutsch. Weißt, der ist ein bisschen geschubt, aber ausgesprochen sympathisch. Also, was habe ich sagen wollen? Ja, also, waren wir vielleicht nicht gezwungen, uns von den Serben bei Temeskubin angreifen zu lassen, um... Gezwungen? Wieso? Na, wieso? Na, also, okay, na, stell dich nicht so. Also, du weißt doch selber am besten, dass ein serbischer Angriff bei Temeskubin notwendig war. Ich meine, wir haben doch losschlagen müssen. Na ja, das selbstredend. Na, also, hätte man das sonst nötig? Gerade so wie die Deutschen mit den Bomben auf Nürnberg. Also erlaubt du mir, also wenn das kein Verteidigungskrieg ja, ist, du... bitte, bitte, habe ich was gesagt? Du weißt, ich speziell war von allem Anfang für die Kraftprobe. Notabene, wenn sie die letzte ist. Ne? Der Ausdruck dafür ist mir Putin. Verteidigungskrieg, das klingt rein so, als ob man sich so gewiss entschuldigen müsste. Krieg ist Krieg, sag ich. Naja, also da hast recht. Na, also. Was? Der Polti Berchtold, unser Außenminister, er ist und bleibt ein rasend fescher Bursch. Da kann man sagen, was man will. Ja, oho. Ja. Auch zu unserem Geschäft gehört Schneid und die muss man ihm lassen. Also wie er den kaiserlichen Herrschaften nach Ischl ausgerutscht ist, die hätten womöglich noch das Ultimatum verhindern wollen. Er aber, also das war enorm. Ja. Ein Treffer nach dem anderen. Verdammt. Ich hätte nicht geglaubt, dass ihm so gelingen wird. Er haltet sich die Leute vom Leib. Denn Polly Berchtold, seine Politik, war schon bei der Reduzierung von dem Begräbnis zu spüren. Weißt du, wie er den russischen Großfürsten ausgeschaltet hat? Ja, na, natürlich. Also, dass sich dann Russland doch hineingemischt hat, war nicht seine Schuld. Wenn's nach ihm gegangen wäre, wäre der Weltkrieg auf Serbien lokalisiert geblieben. Weißt, was der Polly Berchtold tat? Der Polti Berchtold tat das, was ein Diplomat in einem Weltkrieg vor allem haben muss. Na? Savoir vivre. Ah, ja, wo bleibt denn der Eiskaffee? Also bitte um halb zwölf. Also bitte um halb zwölf verlangt er schon seinen Eiskaffee. Nein, das tantiert mich. Also bitte, ich muss schon sagen, Eiskaffee ist wirklich seine starke Seite. Naja, das ist vielleicht die einzige Schwäche, die er hat. Er adoriert Eiskaffee. Aber das muss man auch zugeben, der Eiskaffee von Demel, also ideal. Du, eine Sonne ist heute draußen, also prima. Noch ist Lemberg in unserem Besitze. Na also. Der Polti Berchtold, verstehst du, zurückgenommen. Ach was, es ist ja immer dasselbe. Ein Gasson wächst einem schon zum Hals heraus. Ja, was ich sagen wollte, also je länger ich die Situation überlege, alles in allem, heute könnte man mit der Steffi draußen subieren. Vor einem Friseurladen in der Habsburger Gasse. Eine Menschenmenge. Später die Historiker Friedjung und Brockhausen. Unschuldig, ich bin Hoffriseur, wo wird mir denn einfallen, dass... Das ist mir ja schon Namen, dass er ein Serb ist. Haut einen Seifenschüssel in den Schädel. Oh, Seif, greift sie ein. Nieder, nieder mit dem serbischen Gurgelabschneider. Nieder, nieder, nieder. Heute habe ich in der Presse eine treffende Anmerkung zu diesem Thema beigesteuert, die mit zwingender Logik einen Vergleich unseres Volkes mit dem französischen oder englischen Gesindel von vornherein ablehnt. Vielleicht können Sie den Passus für Ihre Arbeit gebrauchen, Herr Kollege. Stelle Ihnen denselben gern zur Verfügung, hören Sie. Was den historisch Gebildeten als aller geschichtlichen Weisheit letzter Schluss tröstend und aufrichtend beseelte, dass nämlich niemals der Barbarei ein endgültiger Sieg beschieden sein kann, das teilte sich instinktiv der großen Menge mit. In den Wiener Straßen hat sich allerdings nie das schrille Johlen eines billigen Hurra-Patriotismus vernehmbar gemacht. Hier flammte nie das vergängliche Strohfeuer der Eintagsbegeisterung auf. Dieser alte deutsche Staat hat seit Kriegsbeginn sich die schönsten deutschen Volkstugenden zu eigen gemacht. Das zähe Selbstvertrauen und die tief innere Gläubigkeit an den Sieg der guten und gerechten Sache. Für war eine treffliche Ansicht, Herr Kollege, die geradezu den Nagel abschießt und den Vogel auf den Kopf trifft. Ich werde es ad notam. Als Sie, da hätten wir ja gleich ein Beispiel. Eine patriotisch durchglühte Menge, die in maßvoller Weise ihren Gefühlen Ausdruck gibt. Suaviter in re, fordita in modo, wie es der Wiener Tradition geziemt. Ich will mich aber dann doch bedenken. Die guten Leutchen sind da recht laut. Jedenfalls lauter, als es der Tradition geziemt. Man darf allerdings den gerechten Anlass ihrer Erregung nicht übersehen. Wie sagt doch... Seit dem Tage, da unser erhabener Monarch Tausend und Abertausende unserer Söhne und Brüder zu den Waffen rief, scheint es in der Tat mächtig unter dem Völkchen am Nibelungenstromer zu gären. Allein wenn sich der Most noch so absurd gebärdet... Wobei die Zeiten, wo sie sich Phäaken nannten, der sausende Webstuhl der Zeit... Heißt sich, vermutlich wollen sie alle in jenen Barbierladen. Er ist ein Hoffriseur und das naive Volksgemüt denkt wahrscheinlich... Den haben wir drin gesagt, tritt's auch mit Rat. Zermischer Hundverdächtiger. Jetzt kann er die Serben mit den Scherm rasieren. Den Schwamm, den bringen meine Alten. Alle Parfüms habe ich gerettet. Ach du, gib her ein paar. Jesus, der schöne weiße Mantel. Geleih mir die Spritzflasche. Gott strafe England. Der Kerl ist uns ausgerutscht. Hab ich's euch nicht gesagt? Das ist ein Hochverräter, ist das. Es wäre vielleicht doch angezeigt, Herr Kollege, diesem offenbaren Widerspruch zu der historisch beglaubigten Tatsache, dass die Wiener Bevölkerung dem schrillen Johlen eines billigen Hurra-Patriotismus abgeneigt ist, angesichts dieses mit Recht erregten Geigenhändlers in weitem Bogen auszuweichen. Ja, was wollen denn die zwei Juden da? Die schauen auch so aus wie zwei vom Balkan. Fehlt ihnen nur der Kaftan. Serben sind's, zwei Serben, Hochverräter, haut sie! In der Wohnung der Schauspielerin Elfriede Ritter, die soeben aus Russland zurückgekehrt ist. Die Reporter Fuchsel, Feigl und Halberstamm. Haben Sie Spuren von Nagaikas? Da zeigen Sie her, wir brauchen Einzelheiten, Details. Wie war das Moskowitertum? Haben Sie Eindrücke? Sie müssen furchtbar zu leiden gehabt haben. Hören Sie, Sie müssen. Schildern Sie, wie Sie behandelt wurden wie eine Gefangene. Geben Sie Eindrücke von Ihrem Aufenthalt fürs Abendblatt. Geben Sie Stimmung von der Rückfahrt fürs Morgenblatt. Meine Herren, ich danke für Ihr teilnahmsvolles Interesse. Es ist wirklich rührend, dass mir meine lieben Wiener Ihre Sympathien bewahren. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie sich sogar persönlich bemüht haben. Ich wollte dich auch gern mit Koffer auspacken warten.